Hier ist Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt. Verehrte Hörer, wir bringen Ihnen Nachrichten. Der Präsident der Vereinigten Staaten, John F. Kennedy, ist tot. Kennedy fiel einem Attentat zum Opfer, das auf ihn in der Hauptstadt des Bundesstaates Texas, Dallas, verübt worden ist. Kennedy hatte sich gemeinsam mit dem Gouverneur des Landes, Connally, in einem offenen Wagen auf der Fahrt durch die Innenstadt befunden, als kurz vor einer dreifachen Unterführung an einem Park mehrere Schüsse auf ihn abgegeben wurden. Nach Augenzeugenberichten wurde der Präsident von einem Schuss in den Kopf getroffen. Durch die entsetzte Volksmenge raste der Wagen sofort in ein Krankenhaus, wo Kennedy mehrere Bluttransfusionen erhielt. Da sich sein Zustand verschlechterte, wurden ihm von einem Priester die Sterbesakramente gereicht. Wenige Minuten später, um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit, ist John F. Kennedy gestorben. Nach ersten polizeilichen Angaben ist das Attentat auf den Präsidenten mit einer automatischen Waffe verübt worden. Nach dem Täter wird gefahndet. John F. Kennedy war 46 Jahre alt. Er war der 36. Präsident der Vereinigten Staaten. Gemäß der amerikanischen Verfassung hat Vizepräsident Johnson die Nachfolge angetreten. Johnson hatte sich während des Attentats in einem Wagen befunden, der zu der Präsidentenkolonne gehörte. Die Nachricht vom Tod John F. Kennedys hat in allen Teilen der Welt Trauer und tiefe Bestürzung ausgelöst. In New York bildeten sich auf den Straßen Menschenmassen und die Autos stauten sich. Führende Staatsmänner der westlichen Welt gaben ihrer Erschütterung Ausdruck. Papst Paul VI. Äußerte seine tiefste Bestürzung. In Moskau änderten Rundfunk und Fernsehen das Programm und brachten im Anschluss an die Meldung von dem Tod Kennedys ernste Musik. Bundesinnenminister Höcherl hat angeordnet, dass in der Bundesrepublik einschließlich West-Berlins sämtliche Bundesbehörden die Flaggen auf Halbmast setzen. Der regierende Bürgermeister Brandt hat die Bevölkerung der Stadt ersucht, als Zeichen der Trauer morgen zwischen 19 und 20 Uhr brennende Kerzen in die Fenster zu stellen.